Kapitel 54. Wir sind nur Pilger auf dieser Erde. Vor kurzem habe ich über Psalm 84, 6 nachgedacht. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, und dessen Herz sich auf einer Pilgerreise befindet, wörtlich übersetzt aus dem Englischen. Wohl dem, dessen Herz sich auf einer Pilgerreise befindet. Dieser Vers begeistert mich. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben die Erde zu ihrem Zuhause gemacht. In ihren Herzen haben sie sich niedergelassen. Sie sind im Herzen auf ihre Familie, ihre Arbeit, ihr Zuhause und all die anderen vergänglichen Dinge ausgerichtet. Ihre Herzen befinden sich nicht auf einer Pilgerreise. Ihre Herzen sind auf irdische Dinge fokussiert, auch auf gute Dinge. Ihre Herzen haben sich niedergelassen und ein irdisches Zuhause gefunden. Sie finden ihre Sicherheit in den natürlichen Dingen. Aber wir sind keine Erdenbürger, sondern Bürger des Himmels. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Es ist wichtig, dass wir hier auf der Erde wie Pilger leben, die sich auf einer schnellen Durchreise befinden, und dass wir unsere Herzen von allen irdischen Dingen lösen, so wie Pilger, die in Zelten leben. Nur wenn wir so leben, wird die Verheißung aus den Versen 7 und 8 für uns zur Realität werden. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Wenn wir das Tal der Tränen durchqueren, verwandeln wir es in eine Quelle lebendigen Wassers. Inmitten der schlimmsten Zeit, im Tränental, werden wir wie Quellen lebendigen Wassers sein, die andere erfrischen. Und wir selber werden auch erfrischt werden. Gott verheißt uns, dass wir von Kraft zu Kraft schreiten werden. Aber damit wir das erleben können, ist es wichtig, dass unsere Herzen sich auf einer Pilgerreise befinden. Mein Herz hüpft vor Freude und Begeisterung, wenn ich über diese wunderbare Wahrheit nachsinne und mein Herz von allen irdischen Dingen loslöse. Ich bin kein Österreicher, kein Brasilianer oder Amerikaner. Ich bin Bürger eines viel schöneren Landes. Ich bin Bürger des himmlischen Jerusalems, dessen Gründer und Erbauer Gott ist. Hier bin ich nur auf der Durchreise.